Labor für Entrepreneurship, zu Gast heute Jan-Erik Meyer. Wir unterhalten uns über die Frage, wie man mit Jugendlichen umgeht, wenn die ein nicht so ganz klares Berufsziel haben. Oder überhaupt keins. Ja. Oder überhaupt keines und was man damit machen kann. Mhm. Herr Meyer, was ist das Problem? Eigentlich sind alle irgendwo in Ausbildungsverhältnissen oder manche sind es nicht. Andere sind an der Universität. Wo sehen Sie ein ganz akutes, aktuelles Problem, für das Sie sich als Social Entrepreneur engagieren? Wir haben ein Problem, dass wir die Entfernung zwischen all dem, was wir mal als Ausbildung oder als Bildung nennen, also die ganz normale Schule, und der Übergang in den Beruf, klafft eine riesige Lücke. Diese Lücke zu überbrücken, bedarf der Hilfe von externen Menschen, die sich damit auskennen, aus Jugendlichen herauszufiltern, wofür sie gerne gerade stehen würden später, wofür sie sich engagieren wollen, womit sie Geld verdienen wollen und, und. Und das kommt in der Schule nicht vor. Nein. Eigentlich müsste ich sagen, eine ökonomische Lebensperspektive kommt in den Fächern nicht vor. Das rutscht zwischen die Fachgrenzen, kann man das so sagen? Ja, also in der Schule wird sicherlich unterrichtet von Mathe über politische Weltkunde, da wird auch sicherlich einiges über Wirtschaft und Wirtschaftssysteme erklärt und auch gelehrt, nur nehmen das Schüler nicht persönlich. Schüler erleben sich selbst in der Schule als Wiederkäuer, wenn man so will, und als Lernleistende, die ein bestimmtes Fach, eine bestimmte Thematik so lernen, dass sie sie wiedergeben können. Wenn sie Jugendliche aber später fragen, was willst du denn mal werden, stehen sie eigentlich vor der Problematik, beschreiben zu können, welche Ziele habe ich, welche Wünsche habe ich, was könnte ich mir denn vorstellen, wie viele Berufe kenne ich überhaupt? Von den knapp 340 Ausbildungsberufen, also in den dualen Ausbildungsberufen, ganz ohne Studiengang mal weg, kennen Jugendliche durchschnittlich nur 20 Berufe. Und die meisten, habe ich von Ihnen erfahren, kennen auch das nicht. Die haben eigentlich kein Berufsziel. Eigentlich keins, richtig. Dabei ist das eigentlich gar nicht so sehr die Schuld der Schüler, sondern wir haben zu wenig die Möglichkeit, Jugendlichen etwas ausprobieren zu lassen, sie zu animieren, in Praktikas hineinzugehen oder frühzeitig Tests durchzuführen, worin bin ich gut, worin bin ich schlecht. Also diese Stärken-Schwächen-Analysen sehr viel früher zu beginnen. Und genau das ist unser Ziel eigentlich. Und Sie haben ein wunderschönes Beispiel. Sie sagen, Fußball lernt man ja, indem man anfängt, Fußball zu spielen. Ja, man spielt es. Jedes Kind macht das. Mhm. Und Sie sagen, ein bisschen ist unser Schulsystem und unser Ausbildungssystem so, als würde man erstmal das Regelwerk Fußball studieren, die Regeln, Abseitsregeln und sowas. Und dann hat man die Regeln studiert und hält hoch, hier habe ich einen Abschluss, hier habe ich etwas als Ausbildungsverhältnis abgeschlossen oder als Student. Und jetzt stellt mich doch an, ich kenne das Regelwerk. Und Sie sagen, die haben aber nie Fußball gespielt. Erstens das, und also das Verrückte ist ja, wenn man Jugendliche fragen würde, was machst du eigentlich in deiner Freizeit, dann würden sehr viele Beispiele kommen. Diese Beispiele herauszufinden, hat sie auch Zeit und Mühe gekostet. Sie haben nämlich einiges ausprobiert. Keiner von uns macht heute noch das Hobby, womit er mal als Jugendlicher irgendwann angefangen hat, sondern wir wechseln. Und dieses Wechseln wird irgendwann selbstverständlich. Wir spüren ganz genau, gefällt es uns nicht. Können wir das? Können wir es nicht? Bringen wir die Leistung, die erfordert wird, oder bringen wir sie nicht? Also wir träumen und führen diese Träume auch der Realität gegenüber. Und wir finden es selbstverständlich, so lange zu wechseln, bis wir ein Hobby oder eine Freizeitbeschäftigung finden, die wir gut können und dann auch Spaß machen. Das findet in der Schule nicht statt. Und diese Art, sich mit Beruf zu beschäftigen, findet in der Schule nicht statt. Dieses Ausprobieren können, das dauert nämlich viel Zeit. Das müsste eigentlich in der 7. Klasse anfangen, nach meiner Auffassung, wo man sicherlich über Berufsbilder spricht, auch über Anforderungen, auch über Sozialkompetenzen und so weiter und so weiter. Aber wo man Jugendlichen nicht etwas lehrt, sondern sie ausprobieren lässt. Das Ausprobieren ist das Wesentliche. Ein einfaches Beispiel auch dafür, wenn Sie einen Bäcker in dem Laden A lernen und einen Bäcker in dem Laden B lernen, dann ist eben Bäcker nicht gleich Bäcker. Das ist ein Irrtum. Es gibt zwar eine Ausbildungsordnung, die müssen einiges lernen, aber die Ausbildung spezialisiert sich in einem Betrieb. Und das kann man hochgehen bis zu Industriemechanikern, bis zu jedem möglichen Beruf, der je nach Unternehmen eine ganz bestimmte Ausprägung hat. Und das macht sich in der Ausbildung schon bemerkbar. Und jetzt sind wir bei Ihnen. Sie sagen, dieses Defizit wollen Sie beheben. Dazu haben Sie ein eigenes, kann man sagen, Unternehmen gegründet. Ja. Wie war das? Also von Hause aus, sozusagen als gelernter Schriftsetzer, habe ich mich in Druck und Medien viel mit Kundenbetreuung beschäftigt und habe dann vor über 6 Jahren mein eigenes Unternehmen aufgemacht mit Marketing-Kommunikation, habe beraten in Werbung, klassische Werbung, und habe angefangen, einen Teil meiner Zeit ehrenamtlich zu investieren, um Jugendliche als Pate zu helfen, in Ausbildung zu kommen, also eine Ausbildung zu finden. Und das schloss eben ein, auch den Beruf zu finden, der passt. Es geht ja nicht einfach nur darum, einem Jugendlichen irgendeine Ausbildung zuzuweisen. Dann hätten wir sofort das Problem wieder maximiert. Wir haben im Moment schon 20% Ausbildungsgänge, die frühzeitig abgebrochen werden. Und das ist nicht selten der Fall, dass das aus Mangel an Berufsorientierung stattfindet. 20% brechen die Ausbildung ab. Vorzeitig ab. Ja. Und mindestens genauso viele Studenten übrigens auch, ja. die das Studium beenden ohne einen Abschluss. Also die Wechsler, jetzt mal noch gar nicht mit eingerechnet, die sind nämlich auch noch ein signifikantes Beispiel dafür, dass eine vernünftige Berufsorientierung vorher nicht stattgefunden hat. Also ich habe verstanden, die Auszubildenden fangen etwas an, ohne eigentlich ein klares Berufsziel zu haben. Und da setzen Sie an. Was machen Sie da genau? Wir beschäftigen uns mit Jugendlichen früh in der 7. bis 8. Klasse. In erster Linie an Haupt- und Realschulen, weil dort das Problem am gravierendsten ist. Dort tritt es massiv auf. Wir arbeiten mit Jugendlichen ganztägig in Workshops mit relativ kleinen Gruppen, 2 Trainern und arbeiten mit ihnen eigentlich nicht etwas aus, um ihnen etwas beizubringen, sondern wir bemühen uns, sie kennenzulernen und ihnen auf diese Art und Weise beizubringen oder aufzuzeigen, wie gut sie eigentlich sind. Denn wir gehen das Beispiel mit dem Sport und den Freizeitbeschäftigungen nämlich durch und klären mit ihnen erstmal, wie viele von diesen Hobbys kennen sie eigentlich alle. Dann wird relativ schnell klar, sie kennen nur ein paar. Und in der Vorstellungskraft gibt es aber viel mehr. Das heißt, sie entdecken dort erstmal, okay, ich kenne ein bisschen, aber ich kenne nicht alles. Dann gehen wir mit ihnen Gründe durch, warum sie diese Hobbys machen. Sehr individuelle Persönlichkeiten treten dort hervor. Und wir gehen mit ihnen durch die Eigenschaften, die man braucht, um dieses Hobby zu machen. Wir lassen uns von ihnen erklären, wie sie die Welt sehen, wenn es um ihre Freizeit geht. Und bestärken sie darin, wie gut sie sind, wie entscheidungsfreudig, selbstständig sie sind, wie gut sie sich informieren können, wie mutig sie sind, in einen fremden Sportverein zu gehen, den Trainer zu fragen oder in ein Fitnesscenter zu gehen und zu sagen, bevor ich mich entscheide, will ich eine Probestunde machen. Selbstverständlich für Jugendliche, das müssen wir ihnen nicht beibringen, das können sie nämlich alles schon. Und dieses zu verstärken und dann zu sagen, diese Systematik, mit der ihr eure Freizeit bestimmt, ist genau dieselbe Systematik, mit der ihr euren Beruf bestimmen müsst. Und wenn ihr mal in eure Freizeit hineinkommt, dann könnt ihr feststellen, was ihr dort schon an Stärken zeigt. Ihr seid entweder engagiert im sozialen Bereich, ihr seid im Fußballverein drin, könnt gut im Team arbeiten oder. Es gibt eine Vielzahl von Hobbys oder Freizeitbeschäftigungen. Kann man sagen, dass Sie von den Hobbys her versuchen herauszubekommen, was in einem steckt, welcher Beruf vielleicht für ihn geeignet wäre? Da ist eine der Quellen drin, aber noch eine viel stärkere. Also ich mache aus dem Hobby nicht den Beruf, das wäre wirklich zu kurz gegriffen. Das funktioniert auch manchmal nicht. Manchmal oder meistens sollte man das Hobby beim Hobby belassen. Ja. Man kann da eben keinen Beruf draus machen. Aber Jugendliche bei ihrem Ehrgeiz, bei ihren Hoffnungen, bei ihren Träumen, bei ihren Wünschen zu kriegen, ist ein ganz wesentlicher Aspekt, um sie weiterhin in der Schule zu motivieren, wirklich gute Leistungen zu erbringen. Denn was bleibt, ist Noten. Die müssen gut sein und schlechte Noten in Deutsch, in Mathe und sonst wo machen eine spätere Berufswahl einfach immer enger. Ihnen klarzumachen, wenn du frühzeitig dir vorstellen kannst, wohin die Reise geht, dann ist das Engagement auch größer, dafür die richtige Leistung zu erbringen, einfach weil man weiß, ich habe es mit einer Konkurrenzsituation zu tun. Ein wichtiger Punkt, den wir den Jugendlichen auch beibringen in diesen Seminaren ist, in der Schule kriegt er immer einen Platz. Egal, ob du, in welche Schule du gehst, du wirst dort einen Platz kriegen, aber du wirst nicht einfach mit diesen guten Noten auf den Arbeitsmarkt gehen und sagen, so, ich habe alles getan, was ihr wolltet, jetzt hätte ich gerne einen Platz, weil diesen Platz gibt es nicht, den muss er sich erkämpfen. Das ist ganz wichtig. Ja. Eins wäre mir noch ganz wichtig, dieses ihnen den Jugendlichen aufzeigen, was sie können, ist ganz wesentlich das Stärken von Selbstbewusstsein. Weil was wir von ihnen ja erwarten später, ist die sogenannte Berufswahlkompetenz. Setzt sich aus 8 Punkten zusammen und ist im Prinzip spiegelgleich mit all den Fähigkeiten und Eigenschaften, die Jugendlichen mitbringen, wenn es in ihrer Freizeit sozusagen zu Entscheidungen kommt. Diese aufzugreifen und diese sozusagen zu verdeutlichen und sie zu motivieren, sich genau so im Beruf auf dem Weg zu. Das ist eigentlich meine Aufgabe. Also Sie müssen erstmal kompetent sein, um überhaupt eine Berufswahl treffen zu können? Sie sind es meistens. Sie sind kompetent. Jugendliche sind kompetent, wenn es um ihre Freizeit geht. Und das übertragen Sie und sagen, das Gleiche gilt für den Beruf. Ganz genau. Und damit haben Sie auch eine Vorlage, wie Sie an die Jugendlichen herankommen. Die Selbsterklärung, das ist mein Job, den wir von den Jugendlichen abverlangen. Und ich habe mich darum zu kümmern. Und keiner kann diese Entscheidung treffen, außer ich. Das sind ganz wesentliche Faktoren, weil viele Jugendlichen imitieren einfach das, was Mutter, Vater, die Tante macht. Selbst die Cousine, die einen Friseurberuf hat, ist dann plötzlich eine Vorbildfunktion, weil kein anderes Beispiel da ist. Wir müssen sie einfach animieren, auszuprobieren, Fehler machen zu dürfen. Der erste Berufswunsch ist ein Traumberuf. Der zweite Berufswunsch ist meistens ein Wunschberuf und der dritte könnte es dann möglicherweise sein. Es muss dazu kommen, dass man sich vorher falsch entscheidet. Ja, vielleicht zum Schluss. Es haben ja nicht alle das Glück, Ihnen zu begegnen. Was folgt denn daraus eigentlich für das Ausbildungssystem? Was müsste man tun, damit das auch im formalen Weg der Schule oder der Ausbildungszeit oder an der Universität passiert? Ganz wesentlich ist, dass man an allen Ecken und Enden darauf aufpasst, dass immer Praxis dabei ist. Und so früh wie möglich damit zu beginnen. Weil man da besser erkennt, wo jemand hingehört. Weil man daran auch manchmal erkennt, ich vertue mich gerade, ich schätze es falsch ein, das ist die falsche Firma. Wenn ich einen langen Studiengang ansetze über viele, viele Jahre, dann möchte ich eigentlich die Gewissheit haben, dass das, was ich mir da mit Mühe beibringe, auch später gebraucht wird. Und ich halte es für ganz wesentlich, das mal ganz früh abzuprüfen und gegebenenfalls sogar einen Kontakt in die Unternehmen hineinzusetzen, der langsam und kontinuierlich aufgebaut wird und dann später eben nicht mehr notwendig macht, sich zu bewerben, sondern weil man direkt dem Unternehmen so verbunden ist, dass es selbstverständlich ist, dass man dann auch in dem Unternehmen arbeitet. Wir sagen Jugendlichen immer, Bewerbungen zu schreiben und durch die Gegend zu schicken an jemanden, den man nicht gesprochen hat und den man nicht kennengelernt hat, ist rausgeschmissenes Porto. Und wo man auch gar nicht weiß, was einen dort erwartet und ob einen das liegt. Also aber meistens sind das ja Trainings, so Bewerbertrainings. Wie muss ich mich in der Bewerbersituation? Ja, aber das ist behalten. Schon wieder formal, ja, alles richtig gemacht, aber es ist nicht persönlich genug. Ja. Frühzeitig anfangen, ganz früh rein. Also Jugendlichen kann ich nur einfach empfehlen, 7., 8. Klasse so viele Praktika wie möglich zu machen. Und dann eben auch zu entscheiden, war das der richtige Weg, war das was an, also sich dann auch beraten zu lassen. Also nicht nur wie durch den Markt zu gehen und alle Obstsorten auszubringen. Es muss schon mit System passieren, es sind einfach zu viele Berufe. Wir haben es mit 340 Ausbildungsberufen und knapp 1800 Berufen allein im Bereich Studium dann hinterher zu bringen. Das ist viel zu viel. Man muss selektieren. Also wenn ich es zusammenfasse, zum Erlernen von Fußball gehört vor allem das Fußballspielen und nicht nur das formale Regelwerk oder die formalen theoretischen Prinzipien, die so normalerweise in den Ausbildungsgängen doch abgeprüft werden, ja, weil sie auch leichter abzuprüfen sind. Ganz viel Ausdrucksfähigkeit Jugendlicher, Kreativität, Lösungsproblematik und sonstiges erweist sich daran, dass sie plötzlich wissen, worum es geht und sie sich daran engagieren können. Sie dann auch Stärken rausfinden können, die sie gerne ausspielen. Sie sind dann überhaupt nicht mehr reaktiv und wir müssen sie überhaupt nicht anschieben. Sie sind dann selbstständig. Es hat immer was mit Spaß zu tun. Ich bin da vorsichtig. Beruf macht nicht immer nur Spaß. Es gibt auch mal ganz fürchterliche Tage. Aber wenn das Ziel Spaß macht, dann ist das ist die Motivation, die sozusagen auch Lösungen bietet, wenn es denn mal schwierig wird und vor allem Motivation bietet, das Ganze auch durchzuhalten. Das war ein wundervolles Stichwort. Ganz herzlichen Dank. Danke Ihnen. Für alle, die sich weiter dafür interessieren, Kontakt. Gerne. Jan-Erik Meyer, ganz herzlichen Dank. Danke.